die Zeit im Nu, wer sieht immer lustig aus mit ihrer roten Schleife im Haar? Das ist meine Liebste, meine beste Freundin Conny. Mit Conny macht die Welt Spaß, da erlebst du was. Meine Klügste, meine beste Freundin Conny. Ja, meine Freundin ist immer für mich da. Oh, oh, ist doch klar. Meine beste Freundin Conny, die ist immer für mich da. Rums, die Tür ist zu und ich habe sie zugeschlagen. Ich, Conny, weil ich total sauer war. Das war, als Mama wollte, dass wir in ein anderes Haus umziehen, weil sie unsere alte Wohnung zu klein und zu eng fand. Dabei war unsere Wohnung so gemütlich und kuschelig und überhaupt. Ich weiß überhaupt gar nicht, warum Leute umziehen müssen. Man wohnt irgendwo, hat Freunde, geht zur Schule und dann soll auf einmal alles anders sein. Man wohnt irgendwo anders, hat noch keine Freunde und muss in eine andere Schule. Mama hat gut reden, die muss ja nicht zur Schule. Und wenn die ihre Freunde besuchen will, dann fährt sie einfach mit dem Auto hin. Also ganz klar, umziehen kam überhaupt nicht in Frage. Das musste ich auch erstmal Julia erzählen. Stell dir vor, umziehen wollen die in ein anderes Haus, weil die Wohnung zu klein ist. Und wer weiß, wo dieses Haus ist. Vielleicht ist es ganz woanders, weit, weit weg. Was? Aber das ist ja schrecklich. Vielleicht kommst du dann auch in eine andere Schule und kannst nicht mehr neben mir sitzen. Und wir haben immer so viel Spaß gehabt. Julia, du bist doch meine Freundin. Und du bist meine Freundin, Conny. Und das wirst du auch immer bleiben. Egal, wo du wohnst, auch wenn das richtig weit weg ist, in Afrika oder so. Ach, Julia. Julias Mama tröstet Conny ein bisschen. Ihre Eltern müssen ja erst einmal eine neue Wohnung finden. Und das ist gar nicht so leicht. Das Haus muss ihnen gefallen, die Umgebung muss schön sein und praktisch zum Einkaufen und um zur Arbeit zu fahren. Die Wohnung muss zum richtigen Zeitpunkt frei sein und darf auch nicht zu viel kosten. Also, abwarten. Aber als Conny nach Hause kommt, wartet Mama schon auf sie. Sie sollen mit Papa ein Haus ansehen. Jetzt bekommt Conny wieder ein bisschen Angst. So schnell soll das gehen? Na, ganz so habe ich es mir nicht vorgestellt. Aber schlecht finde ich es nicht. Das ist ja ein richtiger Bauernhof. Schaut mal, echte Hühner. Und hier, ein Stall. Ja, ein Stall. In der Tat. Ein Bauernhof. Ja. Hier könnte ich endlich ein eigenes Pferd haben. Ein Pferd, Hühner, ein Bauernhof. Na ja, man hätte jeden Morgen frische Eier und Gemüse. Und vielleicht auch eine Weihnachtsgans. Ein eigenes Pferd. Und jede Menge Arbeit. Ja. Allein schon, um das Haus instand zu halten. Nein, ein Bauernhof ist nicht wirklich das, was ich mir vorgestellt habe. Oder besser gesagt, ich will keinen alten Bauernhof. Nein, lasst uns zurückfahren. Ja gut, schließlich ist dies das erste Haus, das wir uns angesehen haben. So eilig habe ich es auch wieder nicht. Schade. So schnell hat Conny ihre Meinung geändert. Für einen Bauernhof mit Stall und eigenem Pferd wäre sie gern umgezogen. Aber der sollte es nun gerade nicht sein. In der nächsten Zeit sehen sie sich noch viele Häuser an. Aber das Richtige ist einfach nicht dabei. Schon hofft Conny, dass Mama und Papa überhaupt nicht mehr umziehen wollen. Doch dann hört Papa von einem schönen Haus, nicht zu teuer, mit großem Garten. Sie fahren gleich hin. raus mit euch. Ich bin so gespannt. Ich auch. Das Haus ist gelb mit rotem Dach. Es hat viele Fenster, an denen Blumenkästen hängen. Im Garten steht ein großer Apfelbaum. Umgeben sind Haus und Garten von einer gepflegten Mauer aus Natursteinen, zwischen denen kleine, blaue Blumen wachsen. Ach, was sagt ihr? Auf den ersten Blick nicht schlecht. Ja, sehr schön, finde ich. Aha. Es hat so etwas Beruhigendes, Heimisches. Genau so war auch mein erster Eindruck. Und es gibt nie eine zweite Chance, einen ersten Eindruck zu haben, wisst ihr? Conny, was meinst du? Ja, ja, die Blümchen sind schön. Ein älteres Ehepaar öffnet ihnen die Tür und führt sie durch das ganze Haus. Mama und Papa schauen sich alles ganz genau an, sagen Ah und Oh und Ah ja. Ihnen scheint das Haus richtig gut zu gefallen. Aber Conny mag es überhaupt nicht. Warum denn nicht, Schatz? Seht ihr das denn nicht? Die Wände sind so dunkel und es stehen lauter alte Möbel drin. Conny. Tut mir leid. Conny versteht überhaupt nicht, warum Mama und Papa darüber lachen. Ein Haus muss doch hell und freundlich sein. Und man muss in vollem Galopp durch alle Räume laufen können. Das ältere Ehepaar guckt auch ganz komisch, als Conny das mit den alten Möbeln sagt. Hoffentlich entscheiden sich Connys Eltern nicht ausgerechnet für dieses Haus. Eine Woche später kommt es noch schlimmer. Ein Ehepaar will sich ihre Wohnung ansehen. Und Mama lässt sie tatsächlich rein. Eines nach dem anderen zeigt sie ihnen alle Zimmer. Fast alle Zimmer. Denn es gibt eines, an dessen Tür ein großes gelbes Schild hängt. In Schreibschrift steht Conny drauf. Und vor dieser Tür steht Conny, breitbeinig und die Arme weit ausgestreckt. Ihr Teddy hilft ihr, den Weg zu versperren. Und das hier ist das Kinderzimmer. Conny, lässt uns bitte mal vorbei? Nein. Conny. Das ist meins. Das ist privat. Aber das Ehepaar will die Wohnung trotzdem mieten, auch ohne Connys Zimmer gesehen zu haben. Jetzt kann Conny diese Leute schon gar nicht mehr leiden. Aber was nützt das schon, wenn ein Kind eine eigene Meinung hat? Du kannst deine Meinung haben, Conny, das weißt du. Wir fragen dich sogar danach. Okay, hier ist meine Meinung. Ich will hier bleiben. Wir brauchen ein größeres Haus. Das steht fest. Außerdem ist die Sache schon entschieden. Wir haben nämlich eine Familiendemokratie. Mhm. Jeder kann seine Meinung sagen und dann wird abgestimmt. Es steht 2-1. Wir ziehen um. Nur weil ihr größer seid. Papa besorgt Umzugskartons und ein paar Tage später beginnt Mama damit, alles zu verpacken. Natürlich auch die Sachen aus Connys Reich. Conny muss dauernd alle Kisten durchwühlen, bis sie etwas ganz Wichtiges findet, was sie unbedingt gerade braucht. Wo ist mein großes Pferdepuzzle? Da sind ja nur Gläser drin. Oh, Vorsicht, Conny! Das gute Kristall! Dein Puzzle ist... Es muss in einer von diesen Kisten sein. Und wo ist meine Teddy-Tasse? Mein Teddy und ich müssen jetzt unbedingt aus der Teddy-Tasse stehen. Conny, du... Na gut, pass auf. Ich habe eine Idee. Ich male jetzt auf alle Kartons, in denen deine Sachen sind, einen roten Punkt, ja? So. Und hier. Das ist... Und hier. So. Dann haben wir beide weniger Arbeit. Ich kann weiter einpacken und du kannst selber danach suchen, wenn du etwas brauchst, okay? Aber bitte nicht alles wieder auspacken. Ist gut. Ich brauche nur noch meine Puppe mit der roten Jacke. Mau, komm aus der Kiste raus. Dich müssen wir nicht anfangen. Oh. In der Wohnung wird es immer ungemütlicher. Überall Kartonstapel, alle Schränke sind leer, Staubflocken fliegen durch die Gegend und die Wände sind kahl mit hellen Flecken, wo vorher Möbelstücke gestanden oder Bilder gehangen haben. Aber nicht nur die alte Wohnung ist bald leer. Auf der anderen Seite des Umzugs wartet auch das neue Haus mit dunklen Wänden völlig leergeräumt auf sie. Hallo, hallo, hallo Haus, hallo Conny. Zusammen mit Onkel Andreas darf Conny das Haus tapezieren, während Papa arbeitet und Mama alles schon mal ein bisschen sauber macht. Papa hat die Tapeten schon ins Haus gebracht. Onkel Andreas bringt den Tapeziertisch, die Pinsel und vor allem den Kleister mit. Denn Conny darf beim Einkleistern der Tapeten helfen. Und das macht richtig Spaß. Onkel Andreas? Ja, Conny? Weißt du, warum wir so schöne helle Tapeten tapezieren? Nein, warum denn? Weil ich die ausgesucht habe. Mhm. Wir haben nämlich eine Familiendemo. Eine Familiendemokratie. Ich wollte helle Tapeten und Mama auch. Und dann musste Papa das gut finden. Das ist Demokratie. Ah ja, das muss ich mir merken. Hört sich gerecht an. Ja, darf ich nochmal kleistern? Nur zu. Hier ist eine neue Rolle. Kleister mal gleich ein bisschen auf Vorrat. Und los. Oh, und streichen. Oh, das sieht doch gut aus. Conny kleistert, bis sie genauso eingekleistert ist wie die Tapete. Deshalb muss Mama noch ein bisschen mehr sauber machen, nämlich Conny. Aber dafür kann Onkel Andreas eine Tapetenbahn nach der anderen an die Wand kleben. Und die gehen bestimmt nie wieder ab. Conny hat dann sowieso genug von der Kleisterei. Sie sieht sich lieber im Garten um, wo sie Ameisen, Käfer und Regenwürmer entdeckt. Schau nur, Teddy, da ist eine Maus. Da hinten, wo es raschelt. Schnell. Jetzt ist sie weg. Du musst schneller hingucken, wenn ich was sage. Auf dem alten Apfelbaum kann man ganz toll herumklettern. Die Äste sind richtig dick. Sie beginnen dicht über dem Boden und folgen dann aufeinander fast wie bei einer Leiter. Beim Klettern fallen zwar ein paar kleine morsche Zweiglein ab und ein paar überreife Äpfel, aber Conny kommt fast bis in die Spitze. Vielleicht ist das neue Haus doch gar nicht so schlecht. An einem Morgen steht dann ein großer Möbelwagen vor der Tür. Papa und ein paar Männer tragen alle Möbel und die vielen Kartons und Kisten zum Wagen. Die Männer haben so eine Art Spielanzüge an. Da steht drauf, mit Odyssee von A nach B. Conny darf auch etwas tragen, den Transportkorb mit Kater Mau. Mama, ich glaube, Mau will auch nicht umziehen. Mau denkt wahrscheinlich, wir wollen zum Tierarzt. Mau, wir wollen gar nicht zum Tierarzt. Wir ziehen um in ein Haus mit Garten. Da kannst du sogar Mäuse fangen. Wirklich, habe ich selber gesehen. In der leeren Wohnung findet Conny die große blaue Murmel wieder, die ihr einmal hinter den Schrank gerollt ist. Die Wohnung sieht jetzt ganz fremd aus. Dann verabschieden sich Mama, Papa und Conny von den Nachbarn. Auch Julia ist dabei. Fährst du jetzt? Mhm. Ich hab was für dich. Meine blaue Murmel. Danke. Tschüss, Conny. Mach's gut. Du auch, Julia. Bis bald. Conny winkt noch lange aus dem Auto zu Julia und ihrer Mutter, bis sie immer kleiner werden und fast nicht mehr zu sehen sind. Beim neuen Haus muss alles ausgeladen werden, was vorher mühsam eingeladen wurde. Der Fahrer fährt so dicht wie möglich ans Haus heran. Dann geht die Arbeit für Papa und die Männer in den grünen Spielanzügen wieder los. Die Kisten mit dem roten Punkt müssen alle in mein Zimmer, ja? Das sind alles meine Sachen. Ja, das kriegen wir schon hin. Als der Möbelwagen völlig leergeräumt ist, gibt es Kartoffelsalat mit Würstchen für alle. Die Männer sitzen auf Kartons und trinken Bier oder Fruchtsaft. Mama füllt den Kartoffelsalat auf und Papa ist ganz aufgeregt, weil die Betten noch nicht aufgebaut sind. Dann schlafen wir eben in dieser Nacht auf Matratzen auf dem Fußboden. Bettzeug haben wir ja. Oh ja, kann ich bei euch schlafen? Natürlich, Conny. Die erste Nacht im neuen, noch fremden Haus, da schläfst du natürlich noch bei uns. Also, eigentlich wollte ich heute schon die Betten aufgebaut haben. Und das Esszimmer und wenigstens das Licht in der Küche angeschlossen haben. Und dann wollte ich... Und jetzt setz dich erst mal hin und iss etwas. Du hast recht. Du hast ja noch gar nichts im Magen. Ja. Für das Einrichten ist in den nächsten Tagen noch Zeit genug. Na gut. Genau. Jetzt wird gegessen. Das ist Demokratie. Obwohl Conny sich eigentlich ganz geborgen fühlt, so auf ihrer eigenen Matratze neben denen von Mama und Papa, schläft sie recht unruhig in dieser Nacht. Sie träumt von Kartonstapeln, die umfallen, von Möbeln, die sich kreuz und quer hin und her bewegen. Vielleicht liegt das ja auch ein bisschen an Kater Mau, der auf ihrer Bettdecke schläft und sich in der ungewohnten Umgebung auch ziemlich unruhig hin und her bewegt. Doch Papa hat sich etwas vorgenommen. Schon am nächsten Tag sind fast alle Möbel aufgebaut und Mama packt schon die Sachen in die Schränke. Auch Conny räumt ihr Zimmer ein. Es ist größer und es wird viel schöner als das alte. Da ist ja noch ganz viel Platz. Mama, Papa, jetzt könnt ihr mir endlich die große Puppenküche kaufen, die ich mir schon immer gewünscht habe. Später fährt Conny mit ihrem Roller ein bisschen in der Gegend herum. Sie merkt sich ganz genau den Namen der Straße, in der sie jetzt wohnt, und die Hausnummer. Auch hält sie Ausschau nach Häusern und großen Bäumen, die sie wiedererkennen wird. Damit man sich nicht verläuft, wenn man in einer unbekannten Gegend ist, muss man erst überlegen und dann losfahren. So hat Papa ihr das immer gesagt. Aber Conny kommt sowieso nicht so weit, denn ganz in der Nähe entdeckt sie einen tollen Spielplatz. Hey, ein Drehding und Kletterbäume und eine Riesenrutsche. Conny probiert sofort alle Geräte aus. Beim Um-die-Wette-Schaukeln freundet sie sich mit Anna an, einem Mädchen mit roten Haaren, Zöpfen, einer Brille, einem lila Kleid und lustigen rot-weißen Strümpfen. Hallo. Hallo. Wer bist du denn? Ich hab dich hier noch nie gesehen. Ich bin Conny. Und du kannst mich ja auch noch gar nicht gesehen haben, weil ich noch nie hier war. Wir sind nämlich gerade erst hierher gezogen. Wollen wir um die Wette schaukeln? Ja, aber nicht zu hoch. Ich habe ein bisschen Angst, dass sich die Schaukel überschlägt. Nein, nur bis zum Klettergerüst. Bis zu dem oder zu dem? Zu dem. Conny freut sich, als sie hört, dass Anna auch noch nicht so lange hier wohnt. Und dann stellen sie fest, dass sie noch mehr gemeinsam haben. Anna ist in derselben Klasse, in die Conny von nun an geht. Jetzt hat Conny vor der neuen Schule keine Angst mehr. Vielleicht können wir ja sogar nebeneinander sitzen. Ja, bestimmt. Aber erstmal sind ja noch Ferien. Am nächsten Wochenende hat Conny dann alles, was sie sich nur wünschen kann. Ihr Zimmer ist fertig, Anna ist bei ihr und es kommt auch noch Julia zu Besuch. Stolz klettert Conny mit den beiden Freundinnen auf ihren Apfelbaum. Und zu dritt haben sie doppelt so viel Spaß wie zu zweit. So war das, als wir umgezogen sind. Gar nicht so schlecht. Ehrlich gesagt, es gefällt mir hier jetzt sogar viel besser als in der alten Wohnung. Naja, so kann man sich täuschen, sagt Papa immer. Übrigens, Mao hat sich auch an die neue Umgebung gewöhnt. Er hat es aber bis heute noch nicht geschafft, auch nur eine einzige Maus zu fangen. Ist auch besser so. Ich will nämlich keine tote Maus auf meiner Bettdecke haben. Thank you. doch nichts Schöneres als Musik. Naja, Schokoladeneis mit Streuseln natürlich ausgenommen. Und Fußball spielen. Jedenfalls dann, wenn ich ein Tor schieße. Aber Musik macht einfach immer Spaß. Und überall, weil man nämlich mit fast allen Musik machen kann. Das wusste ich schon, bevor ich in die Musikschule gekommen bin. Wer ich bin? Na, das wisst ihr doch. Conny mit der Schleife im Haar. La la la la la la la la. Ja, so ungefähr hat auch die Geschichte mit der Musikschule angefangen. Ich glaube, sie hört uns wirklich nicht. Komm, wir gehen hinein. Okay, du vor. Ich muss mir erst Watte in die Ohren stecken. Conny, aufhören! Hörst du nicht? Conny! So, jetzt brauche ich eine Pause. Huh, wo kommt ihr denn her? Sie ist taub. Sie hat so laut Lärm gemacht, dass sie taub geworden ist. Meinst du? Conny, hörst du mich? Ja, und das war kein Lärm, sondern Musik. Ah, ja, Musik. Und Kater Mau ist ein begnadeter Balletttänzer, richtig? Aber wenn es ihr nun mal Spaß macht? Ja, dann, wenn es ihr wirklich Spaß macht. Mhm. Conny, macht es dir Spaß? Ja, ganz viel Spaß. Dann habe ich eine Idee. Warum melden wir dich nicht in der Musikschule an? Ja. Dann kannst du jede Menge Musikinstrumente kennenlernen und so viel Lärm. Ich meine, so viel Musik machen, wie du willst. Dort und nicht hier. Oh ja, ich will in die Musikschule. Conny ist sofort begeistert von Papas Idee. Die normale Schule macht ihr schon meist viel Spaß, aber eine Musikschule, in der man richtig Krach machen und die unterschiedlichsten Instrumente ausprobieren kann, das muss toll sein. Schon ein paar Tage später kann Conny mit ihrem Papa zu einer sogenannten Schnupperstunde in die Musikschule gehen. Außer ihr sind noch 8 andere Kinder da. 5 Jungen und 3 Mädchen. Vielleicht ein bisschen älter als Conny. Und eine junge Frau, die ihnen die Tür öffnet. Hallo, nur herein zu den anderen. Ich bin Margret. Und wer bist du? Conny. Papa. Ich meine, ich bin Connys Papa. Guten Tag. Hallo und herzlich willkommen zu unserer Schnupperstunde. Margret führt Conny zu den anderen Kindern in einen großen Raum. Alle setzen sich um einen Tisch herum, auf dem verschiedene Musikinstrumente liegen. Die Eltern, die mitgekommen sind, nehmen ein Stück davon entfernt Platz. Und dann singt Margret mit den Kindern erst einmal einige einfache Lieder. Einmal laut, einmal leise. Dann darf sich jedes Kind ein Instrument aussuchen. Es gibt Rasseln, Triangeln, Flöten, Klanghölzer und vieles mehr. Conny gefallen besonders gut 2 dünne, leicht gewölbte Blechscheiben, die laut, aber schön scheppern, wenn man sie gegeneinander schlägt. Aber auch alle anderen Instrumente kann sie einmal ausprobieren. Das macht Spaß. Conny ist begeistert von der Musikschule. Ihr Entschluss steht fest. Da will sie unbedingt wieder hin. Connys Eltern haben erst einmal erreicht, was sie erreichen wollten. Conny macht den Lärm jetzt nicht mehr zu Hause, sondern in der Musikschule. Sie kommt in eine Gruppe mit Kindern, die alle neu sind in der Musikschule. In der ersten Stunde lässt Margret den Musikkater im Kreis der Kinder herumschleichen. Der Musikkater ist eine große graue Stoffkatze, die in der Musikschule immer in einem kleinen echten Katzenkorb hockt. Jetzt bleibt der Musikkater erst einmal vor Conny stehen und fragt mit Margrets Stimme: Miau? Und wie heißt du? Ich heiße Conny. Fein, dann lass mich mal zum nächsten Kind hopsen. Ich möchte alle eure Namen wissen. Ich heiße Laura. Indem jedes Kind den Musikkater weitergibt und dabei nach dem Namen fragt, lernen sich alle ganz schnell kennen. Das ist lustig. Und bald reden alle durcheinander. Doch dann legt Margit plötzlich einen Finger an die Lippen und sagt: Psst, horcht mal. Knurrt. Wie laut es ist, wenn es leise ist. Genau. Gut, Conny. Denn das war auch schon die erste Lektion. Um etwas zu hören, braucht man sich nur ein bisschen zu konzentrieren und die Ohren ganz weit aufzusperren. Dann werdet ihr feststellen, dass die Welt voller Musik ist. Und auch ihr habt alles bei euch, was man braucht, um Musik zu machen. Zum Beispiel könnt ihr in die Hände klatschen. So. Fällt euch noch etwas anderes ein? Ja, ich kann pfeifen. Prima. Noch etwas anderes? Ja, ich kann mit den Füßen trampeln. Das machen wir jetzt alle mal. Oh ja. Und dazu in die Hände klatschen. Und alle pfeifen. So ähnlich geht es noch eine ganze Weile weiter. Die Kinder klatschen und trampeln, sie pfeifen und prusten. Sie schnipsen mit den Fingern und schnalzen mit der Zunge. Sie bringen den ganzen Raum zum Klingen. Und zum Abschluss singen sie das Horchlied mit ganz lauten und ganz leisen Geräuschen. Mal laut, mal leise. So ist das auch mit den Musikinstrumenten. Manche sind lauter, manche sind leiser. Und wenn man das weiß und alle ein wenig aufeinander abstimmt, dann klingt es am Ende richtig schön. Natürlich wollen Connys Eltern wissen, ob es ihr Spaß gemacht hat in der Musikschule und wie es dort genau war. Conny erzählt alles. Vom Musikkater, über die Geräusche, die so laut sind, wenn man ganz leise ist, bis hin zu den Tönen, die sie selbst gemacht haben und natürlich dem Horchlied. Und dann erzählt Conny noch, was für das nächste Mal geplant ist. Wir machen ein richtiges Konzert. Ein Küchenkonzert. Ah ja. Ein Küchenkonzert? Aber doch wohl nicht in unserer Küche, oder? Nein, das heißt doch nur so. Wir sollen alle einen Teil aus der Küche mitbringen, das wir besonders gern mögen. Oder, naja, womit man eben Musik machen kann. Oh, da wüsste ich was. Was denn, Papa? Den Geschirrspüler. Oh, oh. Du nimmst einfach die Geschirrspülmaschine mit. Oh, Papa. Natürlich nimmt Conny nicht den Geschirrspüler mit in die Musikschule. Auch nicht den Backofen oder die Kaffeemaschine, auch wenn die noch so schön gluckert. Nein, Conny entscheidet sich für die Suppenkelle, weil die glänzt und sich richtig gut anfühlt. Und tatsächlich kann man damit auch Musik machen. Alle Kinder haben aus der Küche etwas mitgebracht. Conny klopft mit ihrer Suppenkelle auf Noras Kuchenblech. Lars fährt mit dem Kochlöffel über eine Küchenreibe. Judith schlägt zwei Topfdeckel aneinander. Und Benny rührt mit dem Schneebesen in einem Topf. Zusammen hören sich die Kücheninstrumente fantastisch an, wie ein richtiges Küchenorchester. Und Conny kann an diesem Tag überhaupt nicht genug bekommen. Zu Hause macht sie gleich weiter. Aus verschiedenen großen Töpfen baut sie sich ein richtiges Schlagzeug auf. Also so habe ich mir das mit der Musikschule nicht vorgestellt. Ich dachte, wir hätten dann endlich Ruhe. Aber wenn es ihr doch solchen Spaß bringt. Du weißt doch, Musik wird oft als laut empfunden, weil sie mit Geräusch verbunden. Das kann man wohl sagen. Hör Hört mal, die großen Töpfe machen tiefe, dunkle Töne. Und die kleinen Sachen klingen meistens hell. Mhm. Wenn man das weiß, kann man eine richtige Melodie spielen. Oh nein, ich glaube, aus Conny wird nie eine richtige Musikerin. In der Musikschule wird aber nicht nur gelauscht und gelernt, sondern auch gesungen und getanzt. Bald kennt Conny viele langsame und schnelle, traurige und fröhliche Lieder. Dazu können die Kinder mit Klanghölzern, Rasseln und Trommeln Musik machen. Und sie bauen sich sogar selbst Instrumente aus Hölzern, Gummibändern, Dosen und Perlen. Trotzdem, Conny hat bald einen ganz großen Wunsch. Mami? Ja, Conny, was ist denn? Mamilein, ich wünsche mir so doll ein eigenes Musikinstrument. Ein richtiges, weißt du, keine Suppenkelle. Connys Eltern bleibt kaum etwas anderes übrig, als ihr diesen Wunsch zu erfüllen. Sie bekommt ein Glockenspiel. Die Freude ist riesig. Fleißig übt Conny, bis sie viele Lieder darauf spielen kann. Aber das genügt ihr noch lange nicht. Conny denkt sich auch selbst Melodien aus. Doch wenn sie die Papa abends vorspielen will... Papa, Papa! Ja, Conny, was ist denn? Hör mal, ich habe mir heute ein neues Lied ausgedacht. Jetzt habe ich es wieder vergessen. Macht nichts. Ich meine, schade. Ja, schade. Vielleicht klappt es beim nächsten Mal. Gut, dass Margret den Kindern bald darauf zeigt, wie man Melodien mit Noten aufschreiben kann. C, D, E, F, G, A, H, C. So, das ist erst einmal alles. Und jetzt schreiben wir das alle einmal in Noten an die Tafel. Wer will zuerst? Ich! Als Conny ein halbes Jahr in der Musikschule ist, hat sie viel gelernt über hohe und tiefe Töne, über Takte und Noten, über Musiknoten, nicht etwa über Schulnoten. Apropos Schule. Als die Musikschule einen Melodienwettbewerb veranstaltet, will Conny auch teilnehmen. Aber womit? Mami, ich weiß nicht, was ich für ein Lied machen kann. Hm? Margret hat gesagt, so ein Lied muss immer irgendein Thema haben. Ein Thema? Ein Thema? Komponier doch ein Lied für deinen Teddy. Der schaut dir doch immer zu, wenn du musizierst. Oh ja, das mache ich. Ein Teddy-Lied. Eine hervorragende Idee. Conny probiert so lange neue Tonfolgen auf ihrem Glockenspiel aus, bis es richtig gut klingt und auch der Teddy zufrieden ist. Dieses Lied malt Conny mit vielen bunten Noten für den Wettbewerb auf ein großes Stück Papier. Sie nimmt einfach ein Blatt von Papas Schreibunterlage und malt die Noten auf die Rückseite. Erst werden die Linien gezogen, als nächstes... der Notenschlüssel. Und jetzt die Noten. Rot, die nächste in grün. Dann eine blau, lila und jetzt noch gelb. Dann wieder rot. Das sieht schön aus, nicht wahr, Teddy? Ja, Conny, das sieht ganz toll aus. Und die Melodie ist auch besonders schön. Jetzt braucht Conny ihre Komposition nur noch zusammenzurollen und mit etwas Geschenkband zuzubinden. In der nächsten Musikstunde gibt sie ihr Teddy-Lied dann bei Margret ab. Die sammelt die Lieder von allen Kindern ein, nicht nur in dieser Musikklasse, sondern auch bei denen, die schon länger dabei sind. Und natürlich auch bei den viel älteren Kindern. Es gibt Kinder in der Musikschule, die dort schon viele Jahre klassischen Klavier- oder Geigenunterricht bekommen. Es gibt Kinder, die zusammen im Chor singen und sogar schon mal im Fernsehen aufgetreten sind. Und es gibt Kinder, die eine eigene Band gegründet haben, mit Keyboards, Gitarren, Schlagzeug und Saxophon. So weit ist Conny natürlich noch lange nicht. Trotzdem ist sie stolz auf ihr Teddy-Lied. Und in jeder Musikstunde fragt sie jetzt... Margret? Ja, Conny? Weißt du schon was von dem Wettbewerb? Und immer bekommt Conny so ungefähr die gleiche Antwort. Nein, Conny, noch ist nichts entschieden. Weißt du, ganz viele Kinder haben an dem Wettbewerb teilgenommen. Und eine Jury, das sind Leute, die sich sehr gut mit Musik auskennen, Musiker und Musiklehrer hauptsächlich, schaut sich alle Lieder ganz genau an und probiert, wie sie sich anhören. Aber sobald ich höre, was mit deinem Teddy-Lied ist, sage ich dir Bescheid. Margret weiß, dass Conny eigentlich viel zu jung ist, um einen Preis zu bekommen. Denn um eine gute Musikerin zu sein, muss man nicht nur ein gutes Gehör und viel Talent haben, sondern auch sehr, sehr viel üben. Aber einige Zeit später ist der Wettbewerb dann entschieden. Und zu aller Überraschung hat Margret eine tolle Nachricht für Conny. Stell dir vor, Conny, dein Teddy-Lied hat einen Sonderpreis bekommen. Ah! Weil du die jüngste Teilnehmerin warst und weil es auch richtig gut gelungen ist. Ist das nicht eine Überraschung? Nein, ich habe ja gewusst, dass es gut ist. Aber freuen tue ich mich trotzdem. Juhu! Einige Wochen später gibt es ein großes Schülerkonzert, in dem alle Gewinner ihre Lieder vorspielen oder vorsingen dürfen. Der Saal ist voll. Denn nicht nur die Eltern wollen das große Ereignis miterleben, sondern auch viele Leute aus der Nachbarschaft und welche von der Zeitung. Natürlich sind Connys Mama und Papa auch dabei. Ganz vorn ist eine große Bühne, angestrahlt von vielen hellen Scheinwerfern. Und schließlich ist es soweit. Conny darf ihr Glockenspiel aufbauen, sich dahinter auf einen Stuhl setzen, den Teddy neben sich und ihr Teddy-Lied vorspielen. Es freut mich ganz besonders, Ihnen, meine Damen und Herren, und auch euch, liebe Musikschüler, jetzt unsere jüngste Gewinnerin präsentieren zu dürfen. Conny mit dem Teddy-Lied. Das ist meine Tochter. Meine Conny. Ich habe schon immer gewusst, dass sie eine großartige Musikerin ist. In unserer Küche hat sie geübt. Psst, hör zu! Bravo! Bravo! Hörst du, das ist unsere Tochter. Die Musik schon immer gut gefallen. Ach, was du nicht sagst. Bravo! Bravo, Conny! Bravo! Naja, es war ja eher so, dass ich den Preis als jüngste Teilnehmerin an dem Wettbewerb bekommen habe. Und nicht, weil das Lied wirklich so toll war. Aber mein Teddy hört das Lied heute immer noch gern. Nicht wahr, Teddy? Und Musik habe ich auch immer noch furchtbar gern. Wer lernt jeden Tag dazu und probiert gern Neues aus? Wer ist fröhlich und ganz wunderbar? Mit wem vergeht die Zeit im Nu? Wer sieht immer lustig aus mit ihrer roten Schleife im Haar? Das ist meine Liebste, meine beste Freundin Conny. Mit Conny macht die Welt Spaß, da erlebst du was. Meine Klügste, meine beste Freundin Conny. Ja, meine Freundin ist immer für mich da. Oh, oh, ist doch klar. Meine beste Freundin Conny, die ist immer für mich da.